Nun beginnt Klingding, die Sendung für aktuelle Musik bei FSK 93,0 101,4 im Kabel und natürlich als Livestream zu empfangen unter www.fsk-hh.org. Herzlich willkommen zur heutigen Sendung, die Tracks und Records betitelt ist Tracks von Svetlana Marasch, DJ Zasi, dem ET-Duo mit Elisabeth Flonger und Thomas Tello, Dominic Lash, Joni Silver und The International Nothing. Das sind die Tracks, die ich schon ankündigen kann. Es sind verschiedene, zumeist ganz aktuelle Aufnahmen, elektronische Musik, improvisierte Musik. Ja, da in diesem Spektrum spielt sich das ab. Und dann gibt es drei Aufnahmen von Konzerten, die in der nahen Vergangenheit in Hamburg stattgefunden haben. Einmal vom Frequenzgänge-Konzert 68, also das die Nummer 68 von dem Frequenzgänge-Konzert. Am 3.2. waren zwei Musiker aus Norwegen da, das Duo Pip, Thorstein Lavik Larsen, Trompete, Fredrik Rasten, Gitarre. Und die zweite Aufnahme stammt von dem Stark Bewölkt Konzert am 15.2. vor zwei Tagen mit Gene Coleman, Michael Meyerhoff und Birgit Ulher und dem Duo Jan Feddersen Gitarre und Robert Engelbrecht ebenfalls Gitarre. Beginnen wir gleich mit der Aufnahme von oder einer Aufnahme von Svetlana Marasch. Sie hat den Titel Aftermath und mehr dazu gleich. Aftermath, Nachwirkungen von Svetlana Maras, ein Track von der 5-Track-EP Angry Ambient Artist Volume 2. Die EP ist am 28. November 2016 erschienen und Svetlana schreibt über den Track: Das Aftermath is in a way very political. When I started working on it, I was approaching it as a subtle, almost ambient track, improvisatory. Then came the rhythm, then came the noise, and I realized that the need to articulate these musical events was a way to articulate my feelings and thoughts on the endless stream of bad news on a daily basis. Violence, injustice, wars, corruption. Also soweit ihre Anmerkung zu dem Track. Und sie selbst ist Komponistin und Klangkünstlerin aus Serbien, arbeitete dort als Komponistin bei Radio Belgrad am elektronischen Studio und arbeitet sonst als Komponistin, auch Performerin in den Bereichen Sound Art und neue Medien. Und fast ein bisschen ähnlich geht es weiter mit Chidey Sacy, Break the Fast, ein Stück über Zeit und das Alltagsleben. Das ist ein bisschen ältere Aufnahme von 2012, ein Realtime-Mix 2012 aufgenommen beim Phonopolis, glaubt, das ist ein Festival. Chidey Sacy macht CD-Mixen, Turntable-Mixen, Field-Recordings und Soundeffekte, und das hören wir jetzt. Break the Fast. Break the Fast von G.D. Stacy. G.D. Stacy als DJ, Turntablist und Soundartistin lebt im Moment in Berlin, kommt ursprünglich aus Italien und erweitert, versucht den Bereich dessen, was man sich unter DJ-Mixing Feier, Improvisation und komponierter Musik vorstellt, zu erweitern, indem sie mit verschiedenen Mitteln aufgenommene Klänge manipuliert in Echtzeit und sie verschieden kombiniert. In anderer Form macht sowas Ähnliches das Duo IT. Das Duo IT, das sind Elisabeth Flunger und Thomas Tello. Elisabeth Flunger ist eine italienische Schlagwerkerin, wie sie in ihrer Biografie schreibt. Im Bereich Improvisation und Klangkunst hat Musikwissenschaft studiert und lebt aber mittlerweile in Luxemburg, wo sie auch für das Frauenarchiv CID FAM die Abteilung für experimentelle und improvisierte Musik kuratiert. Sie ist als Solistin in verschiedenen Ensembles aktiv gewesen, Klangforum Wien und so weiter. Wer detailliertere Informationen darüber haben möchte, am einfachsten auf die Webseite der Klingding-Sendung klicken. Klingding, also www.hierunddaMit einem D zusammengeschrieben, also hierunddar.de/klingding.html. Da gibt es dann Links zu den diversen heute vorgestellten Musikerinnen und Musikern. Und da finden sich dann auch die ausführlichen Bios und auch Klangbeispiele, wovon heute jetzt nur ein Teil zu hören ist. Elisabeth Flunger hat zwei Tracks aufgenommen zusammen mit Thomas Tello und sie spielt in dem Zusammenhang ein beschädigtes Toy-Piano, also Spielzeugklavier. Thomas Tello spielt einen beschädigten Flanger und Filter, also diese elektronischen Teile, die zum Gitarren manipulieren, verändern des Klangs eingesetzt werden, und dazu zwei kurze Tracks, einmal Eclipse und danach im Anschluss Dano. Thank you. Nach den gleich zwei kurzen Stücken nun eine Aufnahme von dem Etui-Duo, also Elisabeth Flonger und Thomas Tello, von ihrer CD Labor. Eine CD, die erschienen ist 2012 bei Creative Services Recordings in Portugal, dem Label, dessen Veröffentlichungen ich schon öfters vorgestellt habe, hier in der Sendung. Die beiden Instrumentbezeichnungen sind Trash Percussion bei Elisabeth Flunger und bei Thomas Tello Electricity. Elisabeth Flunger schreibt auf ihrer Webseite: Mein Lieblingsinstrument ist eine Ansammlung von Metallobjekten, die ich in Konzerten, Rauminstallationen und Performances verwende. Für dieses Instrumentarium habe ich eine Reihe von Solostücken komponiert und spezielle Spieltechniken entwickelt. Elisabeth Flungers Musik entsteht durch körperliche und räumliche Aktionen, bei denen es darum geht, unter Einhaltung von Spielregeln ein oder kein Ziel zu erreichen. Sehr oft sind es keine perkussiven Techniken, sondern Manipulationen mit den Objekten selbst, die die Musik hervorbringen. Die Objekte sind mobil und lassen sich immer wieder neu und anders kombinieren. Man kann sie in die Hand nehmen, hinlegen, aufhängen, aneinanderlehnen, fallen lassen, schieben, ziehen, aufeinandertürmen, umwerfen, fallen lassen, zusammendrücken, schütteln, schaukeln, reiben und kratzen. Man kann sie sowohl als Schlaginstrument als auch als Schlägel verwenden. Was sie sich davon erhofft, die Musik wird zu einem Spiel, eine zufallsbestimmte Situation, die nur teilweise planbar ist, ein utopischer Gegenentwurf zur üblichen Lebens- und Musikpraxis, die auf Sicherheit, Kontrolle und Effizienz beruht. Das ist also ihr Konzept und nun eine Aufnahme eben von dieser CD mit den eben beschriebenen gefundenen Metallobjekten und bei Thomas Dello ist es nicht näher beschrieben, Electricity. Und das ist ein Track von 4,5 Minuten, den wir jetzt hören. Thank you. Miracle Merchants von der CD Labor, 2012 erschienen beim Label Creative Sources Recordings, eine Aufnahme des ET-Duos, das ist Elisabeth Flunger und Thomas Tellow. Die nächste Aufnahme ist am einiges länger. Ich bin dann beim Abspielen, werde ich überlegen, ob ich sie ganz ausspielen kann. Und es ist eine Soloaufnahme. Eine Soloaufnahme von Dominic Lash. Dominic Lash ist ein englischer Kontrabassist, der seit einiger Zeit in dem Bereich improvisierte Musik arbeitet. Er hat eigentlich ursprünglich Gitarre gespielt, wechselte 2001 zum Kontrabass, studierte dann und komponiert auch, hat mit vielen Musikern der Impro-Szene in England zusammengespielt, Tony Conrad, Evan Parker, John Butcher, Nate Woolley, der ist nun nicht aus England, aber spielt dort auch ab und zu. Er ist Mitbegründer des Convergence-Quartetts und arbeitet mit Alex Ward zusammen und in einem Trio mit Philip Waxman und im London Improvisers Orchestra. Und er hat die Aufnahme, die jetzt gleich zu hören ist, hat den Titel Solo Solo Io 2, ist 24 Minuten lang im Original und ist aufgenommen am 8. März 2016, fast genau vor einem Jahr. Und beginnt relativ ruhig, es verändert sich dann aber mit der Zeit. Nun also Dominic Lash, Kontrabass Solo. Thank you. Thank you. Dominic Lash, Kontrabass-Solo, Solo, Solo, Io, Tu, hat er sein Kontrabass-Solo betitelt, das vor einem Jahr entstanden ist. Und es geht hier in der Klingding-Sendung in der zweiten Stunde, fast in der zweiten Stunde, weiter mit einer Aufnahme von Yoni Silver. Yoni Silver ist Bassklarinettist aus Israel, lebt in London aktuell und er spielt neben der Bassklarinette Altsaxophon, Violine, Klavier, benutzt seine Stimme und zum Teil den Computer in Improvisation, Komposition und Performances. Er ist auch Teil mehrerer Ensembles, unter anderem dem Hyperion Ensemble, einem Ensemble, das geleitet wird von dem rumänischen hyperspektralistischen Komponisten Jan Dimitrescu und von Anna Maria Avram. Teil des Ensembles ist auch Tim Hodgkinson, der manchmal auch, ich glaube auch manchmal Kompositionen schreibt für das Ensemble. Dann ist Yoni Silver aktiv mit den Musikern Grundig Kasjanski, Elektronik und Tom Bradley, Kontrabass im Dennis Dor, einem Ensemble namens Dennis Dor. Er ist im Trio mit Mark Sanders, Schlagzeug, und Tom Bradley, Kontrabass, und im Duo mit Steve Noble aktiv. Er ist viel unterwegs und komponiert und arrangiert auch für Filme und für Theaterstücke. Was ihm und den anderen eben vorgestellten Musikern gemeinsam ist, also Svetlana Marasch, DJ Sacy, Elisabeth Flunger, Dominic Lash und eben Yoni Silver, ist, dass sie im Juni in Hamburg spielen werden. Die Vorbereitungen für das Blurred Edges Festival sind im vollen Gange und das Blurred Edges Festival wird dieses Jahr vom 2. bis 18. Juni 2017 in Hamburg stattfinden und das Quartett oder Quartett und die Gruppe Stark Bewölkt und der H7 Club haben eingeladen diese Musikerinnen und Musiker und werden am 9. und 10. Juni im Künstlerhaus Faktor zwei Konzerte oder drei Konzerte machen mit den